Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Zeit in unseren Büchern schreiben. Als Hasanat. Wir machen weiter, wir sind in Italien mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und zwar, wir sind bei Kapitel 55, Kapitel Fadl al-Zuhdi, Vorzug von Enthaltsamkeit im Diesseits, Ansporn zur Mäßigung in der Enthaltsamkeit und Vorzug von Armut in diesem Leben. Hadith 464 bei mir, 460 bei euch. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة الحديث رواه البخاري ومسلم أي العيشة الهنية الراضية العيشة التي لا تعب فيها ولا شقاء ولا نصب هي عيشة الآخرة أما الدنيا فروم الأطايب التي فيها فمآلها للفناء فولو كان الإنسان من أشد الناس تنعما في هذه الدنيا إلا أن هذه الدنيا تفنى والعيشة الحقيقية العيشة عيشة السعداء هي عيش الآخرة فلو كان الإنسان من أشد الناس نعيما في هذه الدنيا لن يصل إلى آخر الناس نعيما يوم القيامة أو في الجنة فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ما معنى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني أيها العاقل أيها الإنسان لا تظن أن هذه الدنيا خير من الآخرة وإنما هذه الدنيا ولو أنك تعيش فيها إنما ثانية والعيشة الحقيقية هي عيشة الآخرة بارك الله فيكم أنس رضوان الله عليه أتسيلته فننظم بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ده بروفيت صلى الله عليه وسلم sagte O Allah, es gibt kein wirkliches Leben außer dem Leben im Jenseits. Was bedeutet das? Das heißt, egal was du von Gaben in diesem Leben bekommst, egal was du in diesem Leben, wie du gut lebst in diesem Leben, dann sollst du wissen, dass dieses Leben zu Ende wird und zu Ende geht und das richtige Leben ist das Leben im Paradies. Das heißt, wenn der Mensch von diesem Leben alles oder in diesem Leben alles bekommt, was du dir wünschst. Dies ist gar nicht, wenn du das vergleichst mit dem Paradies. Das heißt, Sohn Adam, überlege dir und mach dir richtig Gedanken, was ist wichtiger für dich. Ein Leben ohne Müdigkeit, ohne Trauer, ohne Kummer, oder ein Leben mit Krankheit und mit Stress, mit Sorgen, auch wenn du schönes Leben in diesem Leben führst. Deshalb derjenige, der richtig leben will, ist derjenige, der dieses Leben investiert oder in diesem Leben investiert für das nächste Leben und das ist das richtige Leben eigentlich. وعن أنس كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه هذا تكلمنا عليه بارك الله فيكم في غير مرضه أي أن الذي يبقى لك من هذه الدنيا هو عملك الصالح أما غير شيء والله لا أظن أنه ينفع بعض الناس يغش ويكذب ويفعل ويفعل، يظن أنه قد وصل ولكنه مسكين، معلم أنه سيحاسب على كل هذا. ولن تأخذ معك لقبرك لا مال ولن تأخذ أهل، إنما الذي ستأخذ معك في القبر هو العمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحسن ويحسن أعمالنا. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagt er auch die Überlieferung hat Anas überliefert, wir haben diese Überlieferung schon gehabt bei euch Nummer 104, bei mir 109. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, es folgen drei einem Verstorbenen. Wenn jemand stirbt, folgen ihm drei zu seinem Grab: Familie, Vermögen und Werk oder die Handlung im Leben. Zwei kehren zurück und eins bleibt. Die Familie und das Vermögen kehren zurück und das Werk bleibt. Das ist auch bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, mit anderen Wörtern, egal wie lange du lebst, egal wie vermögend du wirst in diesem Leben, du sollst wissen, das wird dir nicht helfen, wenn du stirbst. Was dir hilft in deinem Grab, ist dein gutes Werk, was du getan hast von guten Taten. Und auf keinen Fall sollte man, Barakallahu fikum, hier, es gibt einen Sinn, was manche vielleicht nicht verstehen in diesem Hadith. Und das ist, sei nicht arrogant und sei nicht hochmütig in dieser, das wird, sei nicht überheblich. Egal was du, wenn du auch Vermögen hast, wenn du auch große Familie hast, egal, das wird dir am letzten Tag nicht helfen. Was dir hilft, ist, was du in diesem Leben von guten Werken oder von gutem Werk gemacht hast in deinem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الحديث رواه مسلم. يصبغ صبغة أي يغمس غمسة في النار واحدة. شوف، هذا الذي تنعم في الدنيا كان من أنعم الناس في الدنيا، عنده كل شيء في الدنيا، يوضع مرة في النار ويخرج، نسأل الله العافية والسلام. يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هو كان أفضل الناس في الدنيا يعيش. يقول لا ما رأيته. هل مر بك نعيم؟ لا. وأبأس الناس في الدنيا، كان بؤس كشقاء فقر إلى غيره، يغمس في الجنة غمسة واحدة. يقال له هل كان فيك شدة؟ فيقول لا لا ربي. وهذا شيء يسير، غمسة في النار، فكيف بالذي يدخل النار والعياذ بالله، وكيف بالذي يدخل الجنة؟ هذه أمور بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، يجب أن نتدبرها وأن نعيها، أن نتدبر هذه الأمور وأن نعي هذه المسائل. بارك الله فيكم. أنس أو بمليفت der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, die reichste Person in dieser Welt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der am besten in dieser Dunya oder von den Leuten des Diesseits wird gebracht am letzten Tag und einmal in die Hölle eingetaucht. Neun. Dann wird zu ihm gesprochen. O Sohn Adam, hast du irgendetwas Gutes schon erlebt? Der sagt nein. Hast du schon Gaben genossen? Der sagte nein, gar keine. Und dann wird derjenige, der in dieser Dunya am schlimmsten gelebt hat, das bedeutet mit Armut und so, und der wird ins Paradies einmal eingetaucht. Und dann wird zu ihm gesprochen, Sohn Adam, hast du irgend Trauer oder Elend in dieser Dunya oder Härte in dieser Dunya erlebt? Der sagt, nein, niemals. Das Hadith ist bei Muslim. Überlege dir jetzt, derjenige, der am besten in dieser Dunya gelebt hat, das heißt, der hat alles bekommen, ihm fehlte gar nicht. Nur einmal wäre er in die Hölle getan und dann rausgeholt. Nur einmal. Das ist, sagen wir mal, einmal leicht ist das. Der wird alles vergessen vom Guten, was er gehabt hat in diesem Leben. Und umgekehrt. Derjenige, der am schlimmsten gelebt hat, der hat gar nicht in diesem Leben gehabt, Armut, Elend, der kommt am letzten Tag, und wenn er einmal im Paradies getan wird, der sagt, und dann wird zu ihm gesprochen, hast du was Schlechtes erlebt in diesem Leben? Der sagt, nein. Das bedeutet, die Sache ist so groß, dass man vergisst alles. Am letzten Tag, das Paradies ist so schön, dass man das ganze Elend und Trauer und Kummer vergessen wird, wenn man im Paradies ist. Und umgekehrt, wenn man in die Hölle ist, dann wird man alles, was man genossen hat in diesem Leben, vergessen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen, was ist der Sinn? Was ist der Sinn hier? Der Sinn ist, schau mal, einmal und ein Leben, einmal Paradies ist besser als ein ganzes Leben. Und einmal Hölle ist schlimmer als ganzes Leben. Man sollte sich dann überlegen. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه كذلك مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع يعني لما تضع إصبعك في البحر وثم تخرج إصبعك كم تخرج ماء من هذا البحر ولا شيء بالنسبة للبحر كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء إلا الذي يعمل لله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما هذه الدنيا ولا شيء نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم المستورد ابن شداد überlieferte, dass der Prophet ﷺ sagte, dass diesseits ist im Vergleich zum Jenseits so, als ob einer von euch seinen Finger in den Ozean taucht und dann schaut, was er davon genommen hat. Das Hadith ist bei Muslim. Überleg dir, du tust deinen Finger in den Ozean und dann holst du das raus. Wie viel Wasser hast du mitgenommen? Im Vergleich zum Ozean. Gar nicht, eigentlich nicht. Vielleicht ein Tropfen von Ozean. Okay, das ist der Vergleich zwischen Dunya und Akhira, zwischen diesem Leben und dem jenseitigen Leben. Das heißt, wach auf. Und du sollst nicht denken, dass du alles hier hast. Nein, in Dunya hast du nicht alles. In Dunya hast du, musst du in dieser Dunya arbeiten, damit du am Ende den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Und auf keinen Fall denken, dass unser Leben mit dieser Dunya zu Ende ist. Nein, es gibt ein wichtigeres und besseres Leben. Und das ist im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies geben. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي آسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك فكيف وهو ميت فوالله للدنيا فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم مر بالسوق والناس على جانبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فوجد جديا هذا الجدي من صغار المعز وهو مقطوع الأذنين أو الأذن الصغيرة فقال هل يشتري أحد بدرهم؟ ميت هو. قالوا لا. قال طب هل تريدوه يعني بلا ما تشتروه هل تريدوه؟ فقالوا لا كيف وهو أسك يعني هو من مقطوع الأذنين حتى لو كان حي أحد لأنه هذا فيه عيب ما كان أحد اشتراه فقال فوالله إن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم يعني هذا الجدي الميت المريض الأسك عفوا الذي لا يريد أحد أن يكون عنده أن يشتريه هذا بالنسبة لنا فالدنيا أحقر عند الله تعالى من هذا الجدي الميت لذلك ولكن رغم هذا من عمل في الدنيا صالحا صارت له مزرعة الآخرة ونال السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة أما الذي ما عمل في هذه الدنيا صالحا فهذا الذي خسر الدنيا وخسر الآخرة يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران الخاسر الذي خسر نفسه وأهله الخاسر الذي ما عمل في هذه الدنيا وكل ابن آدم خاسر إن لم يؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فسأل يحدد لنفسه نسأل الله العافية والسلام سبحان الله. يا أخوة جابر رضي الله عليه بالفضل der gesandte Allah صلى الله عليه وسلم eines Tages dass der gesandte Allah صلى الله عليه وسلم eines Tages in Begleitung seiner Gefährten über den Markt ging als er und die Leute waren auf seiner Seite als er ein totes Ziegen Böckchen mit kleinen Ohren bemerkte, was dort lag. Er nahm es beim Ohr und fragte, wer würde es für einen Dirham haben wollen? Also Dirham ist eine silberne Münze. Sie sagten, wir möchten das nicht für irgendetwas haben. Es ist für uns völlig nutzlos. Dann fragte er, würde einer von euch es gratis haben wollen? Sie antworteten, auch wenn es lebendig gewesen wäre, dann wäre es unvollständig mit abgeschnittenen Ohren. Und welchen Nutzen hat es jetzt, wo es tot ist? Der Prophet sagte bei Allah, die Welt ist sogar noch wertloser bei Allah subhanahu wa ta'ala, als dieses ist in euren Augen. Rawahu Muslim. Das ist ein schönes Beispiel. Damit man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Dunya nicht wertvoll sieht, subhanahu wa ta'ala. Weil wenn diese Dunya wertvoll wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Dunya keinem Kafir gegeben. Aber diese Dunya ist gar nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Überleg dir, ein Böckchen ist tot. Wird jemand das kaufen? Keiner. Die haben gesagt, auch wenn das am Leben wäre, dass es sozusagen, es gibt eine Hinderung bei diesem Böckchen. Wir kaufen das nicht. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schaut ihr sozusagen, ihr wollt das nicht nehmen, weil das wertlos bei euch ist. Die Dunya ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist mehr wertlos als dieses Böckchen in euren Augen. Das bedeutet, ihr seht das, dieses Böckchen, und ihr wollt das nicht. Die Dunya ist noch wertloser. Aber subhanallah, trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, wenn du Gutes in dieser Dunya machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich ins Paradies bringen. Und deshalb, der Mensch ist in Verlust. Und der Mensch wird verlieren, außer diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlichen, rechtschaffen handeln, sich ermahnen zum Guten und sich ermahnen zu Geduld. Das ist, was wir brauchen in diesem Leben. Und jeder natürlich muss am Ende für sich selber entscheiden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Abi Dharr radiyallahu anhu qal, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. فاستقبلنا أحد أي جبل أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه ومن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تغرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعت؟ قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه سبحان الله Subhanallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min az'ab an-nas. Law kan 'indahu mithla Uhud dhahab, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sayatasaddaq bihi wa yu'tihi 'an yaminihi wa 'an shimalihi lin-nas. Illa shay' idha kan 'alayhi dayn fa innahu sayu'ti. Fal-muktsirun fi ad-dunya hum al-muqillun yawm al-qiyamah. Yani ashab al-amwal fi hadhihi الدنيا المكثرين من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة لأن الغالب على الإنسان إذا كثر ماله في الدنيا أن يستغلي ويستغني ويتكبر ويعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه يلتهي بالدنيا أما المقل في الدنيا يعني المقل من المال فهو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويأتي من الأعمال الصالحة ويأتي من الأعمال الصالحة. لذلك المسألة عظيمة، فإن الإنسان إذا كان صاحب مال عليه أن يتصدق وعليه أن يعطي حق الله سبحانه وتعالى، أما إذا ما فعل كذا هكذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يا أخوة هذه البشرى للمؤمنين أن الإنسان إذا كان على التوحيد والإيمان، وهذا وإن عصى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، أي لا يخلد هذا في النار، لا يخلد في النار. هذه الأحاديث كلها تدل على الزهد في هذه الدنيا. لا تصور أنك إذا كنت غني في هذه الدنيا أن وضعك أفضل يوم القيامة أبدا، ولا تتصور إذا كنت فقيرا في الدنيا معناه الغني أفضل منك أبدا، إنما المسألة متعلقة بالعمل الصالح. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. في بليفرنك 465 bei euch 69. Ich werde das allgemein erklären, weil wir diese Überlieferung schon erklärt haben in anderen Unterrichten. Und zwar, Barakallahu fikum, Abu Dharr radhiyallahu anhu war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während sie in Medina gegangen sind, dann haben sie vor sich Uhud gesehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Abu Dharr, Abu Dharr sagte, ich bin für dich da, O Gesandter Allahs. Er hat gesagt, es freut mich nicht, dass ich ein Gold oder dass es so viel Gold wie Uhud habe und dass ich das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala spende. Außer was ich bei mir lasse, damit ich die Schulden begleiche. Oder ich gebe das für die Leute. So und so. Der hat gezeigt. Dann sagt er, die vielhabend oder die vermögend in dieser Dunya sind die weniger habend am letzten Tag. Außer derjenige, der mit seinem Vermögen so und so das wird gespendet hat, der hat das die Leute rechts und links und so weiter. Der hat gesagt, die sind wenige Leute. Dann ist der Prophet weitergegangen. Er sagte, Abu Dharr, bleib hier. Und verlasse nicht deinen Platz. Der Prophet ist weggegangen, dann hat Abu Dharr ein Geräusch gesehen. Das war dunkel. Ein Geräusch, Entschuldigung, gehört. Abu Dharr hat Angst um den Propheten Muhammad s.a.w. gab. Er wollte gehen, aber er hat sich erinnert, der Prophet s.a.w. sagte ihm, geh nicht. Und das ist, subhanallah, sehr schön. Der Prophet sagt ihm, geh nicht, dann bleibt er. Auf jeden Fall dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharr sagte ihm, O Gesandter Allahs, ich habe eine Stimme gehört, ich habe mich Sorgen um dich gemacht. Der Prophet sagte ihm, hast du gehört? Der sagt, ja. Der sagt, das war Jibril alaihi salam. Er kam zu mir. Und der sagte, O Muhammad, wer von deiner Umma stirbt und er macht keinen Schirk, kommt ins Paradies. Dann sagte ich, hier sagte ich, entweder Abu Dharr oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Jibril. Wenn er auch Sinne begeht und stiehlt, der sagte, wenn er auch Sinne begeht und stiehlt, das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. Und das ist die Version von Al-Bukhari. Das heißt, subhanallah, überleg dir, derjenige, der viel Geld in diesem Leben hat und Vermögen gehabt hat, übrigens, derjenige, der viel Vermögen hat, der ist beschäftigt in dieser Dunya mit seinem Vermögen, mit seinem Geld. Und deshalb wird er nicht viel gute Taten begehen. Aber derjenige, der arm ist, der ist nicht so viel beschäftigt mit der Dunya oder mit dem Geld oder Vermögen. Deshalb kann er bessere Taten und kann er für Allah subhanahu wa ta'ala wirken in diesem Leben. Deshalb sollst du nicht so denken, wer reicher ist als deine Person in dieser Dunya, dass er besser ist als deine Person. Auf keinen Fall. Oder, weil du ärmer bist, dann bist du schlechter. Nein. das Maßstab oder der Maßstab, das Maßstab, der Maßstab. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber gut, ihr seid noch wach. Der Maßstab in dieser Dunya ist nicht, wie viel du hast. Wie man heute sagt, hast du was, bist du was. Nein. Maßstab ist, tust du gut für Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du was. Tust du schlecht, dann bist du nichts. Das ist unser Maßstab. Nicht wie die anderen, was sie von Maßstäben haben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und dann war diese schöne, frohe Botschaft zu den Muslimen. Praktizierst du den Tauhid? Praktizierst du den Tauhid? Und machst du keinen Schirk? Dann wirst du niemals ewig in die Hölle kommen. Es kann sein, dass du durch deine Sünden in die Hölle kommst, wenn Allah dir nicht verzeiht. Aber ewig in der Hölle zu bleiben, mit dem Tauhid, ohne Schirk, gibt es nicht. Nur derjenige, der mit Schirk stirbt, wal'iyadu billah, diese Person wird ewig in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين متفق عليه. لكن لايك الزن بارك الله فيكم تجزمت أبو هريرة حتى يتصيد دست القفية صلى الله عليه وسلم ذاكت wenn ich Gold im Gewicht des Berges Uhud hätte würde es mich freuen wenn ich nach drei Nächten nichts davon zurück behielte, außer etwas für die Rückzahlung von Schulden, das bei Bukhari Muslim. Das ist der gleiche Sinn. Überleg dir ein Gold von ein Berg von Gold. Der Prophet Sallam will nichts davon behalten. Er will das für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Warum? Weil er das, der Prophet Sallam weiß das, versteht das. Was du gibst, ist dein Vermögen. Was du hinterlässt, ist von deinen, von den Leuten, die deine Erbe nehmen werden. Deshalb richtig ist, was du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht, was du behältst für deine Person in dieser Dunya. Und Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم سبحان الله يعني في أمور الدنيا أيها المؤمن لا تنظر إلى الذي هو أعلى منك يعني لا تنظر إلى اللي عنده مال أكثر منك وإلى كذا وإنما انظر إلى من إلى من هو أفقر منك وإلى ذلك الإنسان الذي لا يعيش حياة مثل حياتك وإنما تنظر إلى من تحتك أما في أمور الدين فانظر إلى من هو فوقك حتى تكون مثله يعني في العلم والتقوى انظر إلى من هو أفضل منك أما في الدنيا فانظر إلى من هو أسفل منك أنت على الأقل عندك تأكل وتشرب غيرك ما عنده يأكل ويشرب أما في أمور العلم فانظر إلى من إلى من هو أرفع منك درجة وعلما واغبطه على ذلك واسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مثله وتحسده صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا لم ينظر إلى الذي أسفل منه فإنه لن يرضى بالنعمة وكذلك سيحتقر النعمة وهذا حال كثير من الناس في زماننا لأنه فقط بده أكثر أكثر أكثر وقال لنا نحن شو حياتنا شو حياتنا على الأقل عندك تعيش عندك تأكل تشرب رحمك الله ist überliefert auch Abu Huraira radhiyallahu anhu dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte schaut auf die Menschen die unter euch stehen und nicht auf die Menschen die über euch stehen damit ihr die Gaben Allahs für euch nicht gering schätzt diese Fassung stammt von Muslim und bei Bukhari heißt es Wenn einer von euch jemanden sieht, dem Allah mehr materielle und immaterielle Güter geben hat als ihm, dann sollte er jemanden ansehen, der ihm unterlegen ist. Was bedeutet das? Das wird in Sachen der Dunya, in Sachen der Dunya, schau die Leute, die unter dir sind. Das heißt, du hast zum Essen, du hast zum Trinken, du hast Wohnung, du bist sozial, sage ich jetzt, sicher. Du hast sozusagen, du hast Möglichkeiten. Aber schau mal die anderen, die unter dir sind, die haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken, die haben kein Haus, keine Wohnung, gar nicht. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du immer von den Jammerern sein, die immer jammern. Ich hab nichts, schau mal meine Lage, schau mal, ich hab gar nichts und so weiter. Subhanallah. Es gibt Leute, die nichts zum Essen haben, nichts zum Trinken haben. Aber in den anderen Themen, schau mal die Leute in der Religion, schau mal die Leute, die über dir stehen. Diese Leute, die besser sind im Islam. Du kennst nicht den ganzen Koran auswendig? Schau mal die Leute, die den Koran auswendig gelernt haben. Du betest nicht in der Nacht, du fastest nicht am Tag. Schau mal die Leute, die fasten und die beten und so weiter. Das ist in der Religion. Aber in Dunya-Sachen, schau mal die Leute, die unter dir sind. Und das ist sehr schön überliefert, wenn man das nur versteht. Und Allah, das ist eine Festigung. Und das ist eine Acht. Wenn du das verstehst, dann wirst du immer dankbar sein, wenn du eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala hast. Überleg dir. Du kannst Wasser trinken. Es gibt Allah Leute, die kein Wasser trinken können. Du bist gesund. Es gibt Leute, die krank sind. Du hast Zeit. Es gibt Leute, die keine Zeit haben. Du bist sozial versichert mindestens hier. Andere haben nichts. Trotzdem, viele sind undankbar. Oh, schau mal. Und du siehst, subhanallah, die Leute, die Geld haben, die jammern immer. Und die Ärmeren oder die Leute, die arm sind, die jammern nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, diese Überlieferungen gelten, Allahu a'lam, nicht für uns in Deutschland. Weil die meisten, die nach Deutschland gekommen sind von Nichtdeutschen, die sind wegen nur Vermögen gekommen, Geld und so weiter. Die wenigsten sind wegen was anderes gekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Wahrheit. وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى نسأل الله العافية نسأل الله العافية إيه يعني سماه عبدا للدينار لأنه فقط هو يريد الدينار والدرهم القطيفة والخميصة قيل الثوب الذي يكون ثخين والثوب الرقيق أو قيل الحرير فتعس ما معنى تعس هذا دعاء عليه دعاء عليه إنه أعطيه رضي إذا أعطيته رضا فما أعطيته ما يرضى تماما حال أغلب أهل زماننا نسأل الله العافية والسلام حتى تعطيه الذي يريد يرضى عنك ما تعطيه الذي يريد يسخط عنك تفعل الذي يريد أنت من أفضل الناس ما تفعل فأنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت من أسوأ الناس نسأل الله العافية وهي صفة من صفات أصلا أهل النفاق أنه إذا أعطي رضي وإذا ما أعطيته سخط عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يعني يحاول أن يجد لك عذرا في هذه المسألة نسأل الله العافية بارك الله فيكم أخو أبو هريرة إبليفته Dass der Prophet sagte, Elend ist der Sklave des Geldes. Nee, Sklave des Dinar, das bedeutet des Goldes. Dirham, Silber. Qatifa, ja, das ist ein Luxus, das stimmt. Qatifa ist das Gewand, was dick ist. Khamisa, Gewand, was dick ist oder dünn ist. Wenn du ihn gibst, dann ist er zufrieden. Wenn du ihn nicht gibst, dann ist er unzufrieden. Das ist bei Bukhari. Barakallahu fikum, das geht darum, der Prophet s.a.w. hat bestimmte Leute Diener von Gold und Diener von Silber und Diener von Bekleidung genannt. Das heißt, ihr Leben ist nur für Gold und Silber sammeln. Wenn diese Leute bekommen, wenn du ihnen gibst, dann sind sie zufrieden. Wenn du ihnen nicht gibst, dann sind sie unzufrieden. Und la hawla wa la quwwata illa billah. Der sucht nicht Der sucht nicht nach Entschuldigungen für den anderen. Der will nur, dass es ihm gut geht. Und was die anderen machen oder was die anderen tun, leisten, ihm ist in diesem Zusammenhang egal. Und das ist la hawla wa la quwwata illa billah, die Lage von den meisten Leuten in unserer Zeit. Und das ist Allah so. Die wollen gut an sich gut bekleiden, die wollen viel Geld haben. Wenn er von dir etwas verlangt, du gibst ihm das, dann bist du gut. Wenn du ihm das nicht gibst, dann bist du schlecht. In allen Bereichen, das geht nicht nur um Geld, auch in anderen Bereichen. Da gibt es nicht, dass man fragt, warum, wieso. Oder vielleicht hat mein Bruder, wusste er nicht, hat er vergessen und so weiter. Das wird, man sucht nicht nach Entschuldigungen. Und das ist eine heuchlerische Eigenschaft. Weil die Heuchler sind so, wenn du ihnen gibst, dann sind sie mit dir gut. Wenn du ihnen nicht gibst, dann sind sie gegen dich und sofort bist du schlecht. Deshalb, man sollte nicht sein Leben so, sage ich jetzt, gestalten, dass man nur nach dem Vermögen und nach dem Geld sucht, sondern lieber, dass man nach Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala sucht, indem man das Gute macht. Es ist kein Problem, dass du Gold und Geld hast, dass du auch in Dunya arbeitest, dass du auch vermögend bist. Kein Problem. Kein Problem. Aber du sollst nicht diese Dunya bevorziehen, indem du deine Religion vernachlässigst, nur wegen mehr Vermögen. Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel. Freitagsgebet dauert, sagen wir, 35 Minuten. 40 Minuten, okay, 40 Minuten. Und du kommst Viertelstunde und du gehst Viertelstunde, das würde, sag mal, eine Stunde und 15 Minuten. Meine eine Stunde 15 Minuten. Wenn du hier in Deutschland arbeitest, wie viel bekommst du in eine Stunde 15 Minuten? Wenn du jetzt Dozent bist, vielleicht Stundensatz, sag mal 60 Euro. 60 Euro und sagen wir 100 Euro. Für 100 Euro verlässt er Freitaggebet, was Pflicht ist. Schaut mal, wie manche Leute denken. Er verlässt etwas, was Pflicht ist, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, im Koran, wenn zu Freitagsgebet aufgerufen wird, dann unterlasst alles. Ihr müsst alles unterlassen. Und ihr müsst schnell zu erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala gehen. Deswegen, ihr müsst zum Gebet kommen. Aber manche Leute, wegen 10 Euro ist er bereit, eine Pflicht in der Religion zu verlassen. Oder wegen 5 Minuten oder 10 Minuten, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und das ist genau, weil, was ist der Sinn? Es gibt neue Art von Dienerei heute. Das sind diese Diener von Zigaretten und von wie sagt man hier? Das bedeutet Vergnügung und Begierden. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa an Abi Hurairata qal: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. سبحان الله. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sagte, ich habe 70 den Ahl-Suffa gesehen und keiner von ihnen hatte ein vollständiges Gewand auf dem Leib. Sie hatten entweder Überwürfe oder Gewänder um den Hals gebunden und die reichten bei einigen bis zu den Waden, bei anderen bis zu den Knöcheln und sie hielten den Stoff mit den Händen zusammen, um ihr Blöße nicht zu verdecken. Subhanallah. Das wird diese Leute, Ahle Sufa, Männer Ahle Sufa, هم أولئك الناس اللي كانوا يعيشوا أمام المسجد ما عندهم شيء ما عندهم شيء يغطوا فيه أجسادهم فيجمع ثوبه حتى ما ترى ما يرى الناس عورته وكانوا أفضل الناس إيمانا بارك الله فيكم ارزاق ich habe 70 von dieser Ahle Sufa wesen der Ahle Sufa die waren frommen Muslime die haben nichts gehabt und die haben die lebten vor der Moschee in Medina waren dort und sie haben Islam praktiziert und sie waren sehr gute Leute. Sie haben nichts gehabt, dass sie ihre Aura bedecken von Stoff haben sie nicht gehabt, aber Iman haben sie gehabt. Und schaut mal jetzt diesen Vergleich hier. Wir haben alles, aber wo ist unser Iman? Sie haben nichts und wo ist ihr Iman? Das ist was für ein Niveau. Deshalb, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, sicher müssen wir davon ausgehen, wenn du dein Leben so gestaltest, dass du nur nach Geld und nach Vermögen suchst, sei sicher, du wirst in diesem Leben erniedrigt und du wirst immer so bleiben und dein Herz wird niemals ruhig werden. Aber du kannst Geld haben, du kannst Vermögen haben, wenn du Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala machst und wenn du das Recht Allah subhanahu wa ta'ala praktizierst, dann wird Allah dir helfen und du wirst ein schönes Leben führen. Das letzte für heute. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن للمؤمن عن هذا الذي سيراه من النعيم في الجنة كأنه في سجن. أما الكافر لأنه سيدخل النار خالدا مخلدا فيها فالدنيا له جنة نسأل الله العافية والسلام. ومعنى آخر أنه بالنسبة للمؤمن سجن لأنه كثير من الأمور لا يفعلها ولا يجوز له أن يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الكافر يفعل كل شيء وكأنه في الجنة ولكن يوم القيامة سيكون من أهل النار. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. Abu Huraira Allah, sagte, der Prophet sallam, sagte, dass diesseits ist ein Gefängnis für den Gläubigen und ein Paradies für den Kafir. Das ist bei Muslimen überliefert. Das ist eine sehr schöne Überlieferung übrigens. Barakallahu fikum, das hat damit zu tun. Überleg dir, wenn ein Mu'min ins Paradies kommt und der ist jetzt in dieser Dunya ist für ihn wie ein Gefängnis bezüglich das, was er bekommen wird am letzten Tag von im Paradies. Und der Kafir wird am letzten Tag in die Hölle gesteckt, geworfen. Und deshalb ist für ihn diese Dunya wie Paradies, weil er hier alles hat. Aber am letzten Tag wird er in die Hölle. Der Muslim kann nicht alles tun, weil er sozusagen sich an die Regeln, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, hält, weil er versprochen hat. Und deshalb ist er wie im Gefängnis. Der darf das nicht machen, der darf das nicht machen. Aber der Kafir erlaubt sich alles. Deshalb am letzten Tag, der Kafir kommt ewig in die Hölle und der Mu'min kommt ewig ins Paradies. Wir haben das Beispiel genommen, was der Professor Sam gesagt hat. Vergleich zwischen Dunya und Akhira ist genau wenn du deinen Finger in den Ozean tust und was nimmst du von Wasser? Das ist wie ein Gefängnis für dich in diesem Leben, wenn du ein Gläubiger bist und du wirst ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli Allahu ala Nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.